Stalingrad war völlig zerstört. Am 10. Februar 1943, also nur wenige Tage nach der Einstellung der Kämpfe, berichtete ein Reporter von Radio Moskau aus den Trümmern der Stadt. Anstelle der Häuser ragen dort Steinskelette empor, die ausgebrannt und von Kugeln durchlöchert und an vielen Stellen von Granaten durchschlagen sind. Wir kommen auf den Hauptplatz der Stadt. Die große Auffahrt des Theaters ist zerstört und das Theater selbst ist eine Ruine. Im Stadtpark sind die Bäume abgeholzt und verwaist liegen die steinernen Figuren am Springbrunnen der Rhein. Nur der Obelisk auf dem Denkmal der legendären Kämpfer um Zaritin ragt weiter stolz empor als ein Symbol des unvergänglichen Ruhms des Sowjetvolkes. Überall bietet sich den Augen ein Bild unerhörter, barbarischer Zerstörung der Stadt. Die Bibliotheken und Clubhäuser, Schulen und Institute in dem Teil der Stadt, der von den Deutschen besetzt war, wurde von ihnen in Pferdeställe und Verhausungen für ihre Soldaten verwandelt. Alles Wertvolle, was es in ihnen gab, wurde zerstampft und in den Schmutz getreten. Die erstorbenen Häuser schreien nach Rache. Schwer. Sehr schwer wird es allen, die diese blühende, lebensfrohe Stadt gekannt haben, sie mit aufgerissenen Eingeweiden zu sehen. Die kriegsgefangenen deutschen Soldaten und Offiziere schlossen sich teilweise dem von kommunistischen Emigranten gegründeten Nationalkomitee Freies Deutschland an, das auch einen eigenen Sender erhielt, um deutsche Soldaten zum Überlaufen aufzufordern. Der deutschsprachige Dienst von Radio Moskau brachte eine tägliche Kriegsgefangenensendung, in der unter anderem auch erbeutete Feldpostbriefe verlesen wurden und Soldaten ihre Familien grüßen konnten. Es werden jetzt eine Reihe von Kameraden ans Mikrofon treten, um von hier aus über viele Kilometer Entfernung hinweg Grüße an ihre lieben Angehörigen daheim sprechen. Hier spricht der Kriegsgefangene Leo Frickenhaus zu seiner Mutter und seiner Schwester Hanni in Rheine in Westfalen, K9er Straße 6. Zum Jahreswechsel wünsche ich euch, die armen Verwandten und Bekannte, alle Gute. Dem deutschen Volk wünsche ich, dass aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat und bestrebt ist, durch ehrliche Arbeit in die Familie der demokratischen Völker zurückzukehren. Euer Leo. In den geheimen Spitzelberichten des Sicherheitsdienstes der SS wurde immer wieder auf diese Kriegsgefangenen-Sendungen Bezug genommen. So notierte die SS unter dem 11. März 1943: Auch würden allabendlich im Moskauer Rundfunk eine größere Anzahl von Namen deutscher Kriegsgefangener bekannt gegeben. Für die Benachrichtigung der Angehörigen würden die zahlreichen Hörer dieser feindlichen Sendungen sorgen. Nach einer Meldung aus Danzig ist eine dortige Familie von 4 unbekannten Männern nacheinander aufgesucht worden, welche mitteilten, dass ihr Sohn im Moskauer Sender gesprochen habe. Außerdem ist die Familie hiervon durch 5 anonyme Briefe aus verschiedenen Reichsgebieten unterrichtet worden. Diese Gerüchte hätten schon, so heißt es in einer Meldung, dazu geführt, dass ein Teil der Bevölkerung im Gegensatz zu früher in der russischen Gefangenschaft nicht mehr ein furchtbares Schicksal erblicke, welchem der Tod unbedingt vorzuziehen sei.